Denn wer so sehr gewohnt ist, das Wort als ein inneres Leben und geistige Vorgänge erzeugende Kraft in sich walten zu lassen, wie sollte der nicht wehrlos dem Arzte preisgegeben sein, der mit voller Konzentration einige Sätze auf seinen Patienten einspricht, die nunmehr also gleich in lebendige Vorstellungen umgesetzt, alsbald das Innenleben des Behandelten ganz und gar ausfüllen. Und nun gar bei der eigentlichen Hypnose. Wie ist es hier geradezu physiologisch feststellbar, dass sie erst in dem Augenblick einsetzen kann, wo jene Gehirnpartien, die der primären Fixation dienen, ermüdet, eingeschläfert und geradezu gelähmt werden? Der Hypnotiseur, der nicht imstande ist, durch die Leucht- und Spannkraft seines Auges die nötige Lähmung und Erschlaffung auf die primär fixierende Blickkraft des Patienten auszuüben, verwendet hierzu glänzende Gegenstände, die, wenn sie vom Patienten lange genug fixiert werden, jene gleiche Ermüdung, Erschlaffung und Lähmung der dem aktiven Sehakt dienenden Gehirnpartie zur Folge haben. So zwar, dass nunmehr das inverse Einströmen und Beeinflussen des Vorstellungsaktes vom gesprochenen Wort aus sich ungehemmt vollziehen kann. Nun erst füllen die durchs gesprochene Wort heraufbeschworenen Bilder und Vorstellungen so ganz und ungeteilt das Innere des Patienten aus, dass sie seine eigenste und ungeteilte Denkaktivität ersetzend so sehr Inhalt seines Total-Ichs geworden sind, dass sie als Wille und Entschluss, als Plan und Vorsatz sein ganzes folgendes Leben zu beeinflussen imstande sind. Wer die Hypnose derart erkenntniskritisch durchleuchtet hat, der sieht sie wohl, eingeordnet und in Zusammenhang gebracht mit allen gewohnten Denkvorgängen im neuen Lichte, entkleidet jeglichen auf höhere oder okkulte Kräfte ablenkenden Mysteriums. Dass freilich nebenher immer wieder und wieder eine Schwindelhypnose geht, darin bestehend, dass Eitelkeit, Schauspielerei, Produktionsgelüste und das Gefühl, sich zu blamieren, wenn ein vor der Öffentlichkeit vorgenommenes Experiment dem Hypnotisierten misslänge, bei den Medien mitspielen, ist nicht zu bestreiten. Ebenso wenig aber auch, dass der seelenkundige Hypnotiseur, der öffentliche Vorstellungen gibt, wo selbst die Hypnose erschwert wird, weil das Aufmerken des zu Hypnotisierenden auf das Publikum jene bedenkliche Ablenkung bildet, die die völlige Hingabe an den Willen des Künstlers beeinträchtigt, sich dieser Gefahr wohl bewusst derartige Medien aussucht, denen er anzusehen vermag, dass sie eitel oder sehnsüchtig oder erotisch unbefriedigt nichts sehnlicher wünschen, als für kurze Zeit im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und des Interesses einer großen Menschenmenge zu stehen. So wird es sich denn bei öffentlichen Schaustellungen namentlich empfehlen, Jüdinnen, die mit äußeren Reizen vielleicht nicht allzu sehr gesegnet sind, zu erwählen, das lebhafte Verlangen allgemeines Interesse zu erwecken, die Furcht, sich zu blamieren, die uns schon bekannte seelische Bereitschaft, sich was vorzufühlen und endlich nicht zuletzt die stets irgend erotisch betonte freudige Hingabe an den Willen des Hypnotiseurs, das alles wird und muss bewirken, dass ein mit dem psychologisch richtig ausgewählten Medium vorgenommenes Experiment mit absoluter Sicherheit gelingen dürfte. Man denke sich doch einmal in die Seele eines Menschen hinein, der zwar völlig bewusst und unbenommen, aber doch mit der Sehnsucht, interessant zu sein, auf das Podium hinaufgerufen wird. Gelänge es nicht, ihn zu hypnotisieren, dann müsste er abgewiesen und geradezu beschämt alsbald den Platz räumen. Und so bleibt er denn bereitwillig oben und wird freudig alles mit sich geschehen lassen und alles leisten, was nur immer von ihm verlangt werden mag. Wir haben dies so ausführlich behandelt, weil es uns wichtig war, klarzulegen, dass die öffentlichen Schaustellungen mit Hypnose wenig genug zu schaffen haben, womit die furchtbare Gefahr und Macht, die hypnotische Beeinflussung für Leben und Zukunft sekundär und invers entarteter Menschen zu bedeuten hat, sicherlich keineswegs bestritten werden soll. Dass aber das auserwählte Volk, von dem wir bereits aus unserer Gegenüberstellung wissen, dass es seit je alle Menschen bewog, wozu es wollte, geradezu dazu geboren ist, die Hypnose sich zur eigensten Domäne zu erwählen, ist bei diesem urewigen Welthypnotiseur mehr als begreiflich. In diesem Zusammenhange sei das Unikum erwähnt, dass in Wien ein Mann Gerichtssachverständiger für Hypnose werden konnte, der nicht Doktor der Medizin, sondern Doktor der Rechte ist. Wenn man erfährt, dass dieser Herr namens Dr. Thoma noch zur Zeit seiner juridischen Studien Tennenbaum hieß, wird diese Seltsamkeit verständlich, zumal dieser Sachverständige durch öffentliche Vorträge für die Macht der Hypnose eintritt und die Verübung von Verbrechen in hypnotischem Zustande allen Ernstes vertritt. Der Erfolg wäre, dass, analog dem Zweckrausche, den sich einer antrinkt, um für irgendein Verbrechen sich Straflosigkeit zu ersaufen, nun auch Zweckhypnosen in Schwank kämen, wodurch alle möglichen zierngenehmen Freveltaten straflos erhypnotisiert werden könnten. Siehe hierüber auch Dr. Heinrich von Kogerers Ausführungen unter dem Titel »Der Fall Maria D.« in der Wiener Medizinischen Wochenschrift 1921 anlässlich eines von dieser Gilde angestifteten hypnotischen Scheinattentates auf Hofrat von Wagner Jaurek. 35. So hat uns denn diese kurze erkenntniskritische Übersicht zu klarer Einsicht gebracht, dass Suggestion und Hypnose, wie sie in allen Verfallszeiten einsetzen und vom Judentum mit bewusster Meisterschaft gehandhabt werden, den sekundären oder gar inversen Geistesmenschen zur Voraussetzung haben, so zwar, dass der bewusst primäre Mensch für derartige psychagogische Vergewaltigungskünste unzugänglich ist und mithin die größte und einzige Gefahr für Zions Weltmacht bedeutet. Dass aber der Deutsche dank der lähmenden Einwirkung seiner durchwegs sekundären Philosophie mit dem Kantschen Schnitte zwischen Sinnlichkeit und Denken das geborene Versuchskaninchen für Zions Künste seit je abgegeben hat, ahnt der Unglückselige wohl kaum in ganzer verhängnisvoller Tragweite. Und unsere Aufgabe soll es nun sein, zu zeigen, wie etwa die Freudsche Methode insofern nicht dem Judentum allein gemäß ist, als sie, auf den Deutschen angewandt, diesem zwar nicht entspricht, ihn aber umso sicherer in allen Instinkthaften verwirrt, lähmt und vergewaltigt. Dem Uneingeweihten wird es kaum glaublich erscheinen, wie oft und mit wie bewusstem Vernichtungswillen jüdisch orientierte Psychiatrie durch Diagnosen die Seelenvorgänge dadurch, dass sie sie konstatiert, geradezu erzeugt und seelische Veränderungen, Verstörtheit, Verwirrung und Unterjochung unter den Willen des Arztes erzielt. Wenn zum Beispiel ein uns wohlbekannter Fall, ein jüdischer Psychiater einer Patientin diagnostiziert, das heißt also deutlicher gesagt suggeriert, sie sei in ihn verliebt, so wird dieses Wort, dieser Gedanke, dieses Gefühl zum aufgezwungenen Seeleninhalte des wehrlosen, dekadenten, sekundären oder gar inversen Großstadtgeschöpfes, das ohnehin an seelischer Armut leidend, nunmehr einen Lebensinhalt aufgezwungen bekommt, der es zum willenlosen Werkzeug des ärztlichen Verbrechers macht. Ebenso aber ist es mit allerhand Komplexen beschaffen, die, beim jüdischen Patienten vielleicht feststellbar, dem sekundären oder inversen arischen Geiste zu völliger Verstörung und Verwirrung spielend leicht aufdisputiert werden können. So kann es denn dem psychagogischen Kniffen zionistischer Spezialisten sehr wohl gelingen, Menschen, deren einziges Leiden falsche Erziehung, Blutarmut und mangelnder Lebensinhalt ist, in psychisch schwer Erkrankte zu verwandeln, was im Dienste Zions von dessen getreuen, überlegenen Lächelns voll satanischer Schadenfreude genossen wird.